entdecken sich selbst im Spiegelglas. Thank you. Music, non-stop. Music, non-stop. alles programmiert. Und was du willst, wird ausgeführt. Radioaktivität. Liebe. Thank you. von dem Anerkannt. Et nous brisons la glace. Nous sommes les mannequins. Nous sommes les mannequins. Wir gehen in den Club und wir fangen an zu tanzen. Wir sind Schaufensterpuppen. Wir sind Schaufensterpuppen. Why?

Thank you.